Wulferin geht durch die holzgeschwurbelte Tür von dem zu kalt weißlichen draußen, dem Weiß eines verhunzten, unbekannten Winters, in die holzverbockene Stube oder Hütte. Es riecht selbstverständlich nach wiederaufgewärmtem Männerduft und dürftig bis kalt angespritztem blauen Duschgas-Shampoo aus der Holzdusche hervor. Und noch nach tierischen Unterpumpeln aus dem Film davor. Ihm friert in die blechernen Krallen im Arm. So schreitet er schneiend von draußen, wo es kalt ist, hinein und hat etwas vor. Wie zu erwarten war, wird er wohl Wasser aufsetzen, indem er das funktionierende, feingliedrige Ende seines muskelgepackten Oberarms, also die Hand, nach einem Blechkännchen fast grapschend greifen lässt. Er selber bleibt dabei cool. Spannend ist dabei sicher die Dynamik des saunaesken Lichtes in der Spiegelung des dauerwarmen Kännchens und das Aufglänzen der Muskeln. Im Wesentlichen füllt Wulferin hier Wurstwasser aus der Vergangenheit um, sodass er einfach beruhigt in das trübe Hinterseits der Hütte verschwinden kann.